Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle, ein bisschen verspätet. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist die letzte Woche vor unserer Domian Sommerpause. Toll, dass ihr dabei seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne, sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Monika. Monika ist 52. Guten Morgen, Monika. Morgen, Jürgen. Hallo, hallo. Hallo. Um was geht's, Monika? Ja, mein Mann ist dieses Jahr verstorben. Das Jahr hat also nicht so sehr gut angefangen. Und es ist bei mir auch immer noch nicht so richtig wieder in Reihe und Glied sozusagen. Ist dein Mann plötzlich verstorben? Jein. Wir wussten seit 3 Jahren, dass er Leberkrebs hat. Und am 23. März ist er dann verstorben. Er war aber schon seit November, Dezember rum sehr krank. Und das hat sich nachher auch sehr verschlechtert. So dass er wirklich dann nur bettlägerig noch war, sehr viel Wasser in Bauch und ja im Bauch eingelagert hatte, in den Beinen. Und mein Mann war über Jahre schon querschnittgelähmt. Und ja, der Krebs kam dann noch so als i-Tüpfelchen seines Lebens dazu. Wie kam die Querschnittslähmung? Er ist 1976 es war ein Badeunfall 1976 und er ist ausgerutscht vor dem Becken und ist dann ins Becken reingefallen und mit dem Kopf auf die Kante geschlagen. Und das war die Folge davon? Ja, 6.7. Ja. HWS. Das, was du gerade geschildert hast, klingt nach einer doch sehr schweren Leidenszeit. Ja, das war es für ihn, das war es für dich auch. Für mich. Wie alt ist dein Mann geworden? 56. Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Hast du ihn zum Schluss zu Hause gepflegt? Ja, wir hatten eigentlich in der Patientenverfügung ausgemacht, dass wenn es von einem von uns, egal jetzt wem, mal sehr schlecht geht, dass wir dann, weil wir auch beide schwer behindert sind, ich selber bin blind, dass wir dann beide in ein Hospiz gehen. Aber im letzten Moment hat er sich dagegen entschieden. Und man selber kann ja verfügen oder wollen, was man will. Wenn der andere dann plötzlich sagt, nein, ich möchte das jetzt alles nicht mehr, dann ist das in dem Moment hinfällig. Ja. Du sagst gerade, dass du blind bist. Ja. Vollständig blind. Ich bin vollständig blind, ja. Und habe einige Rückenprobleme, bin also mehrfach behindert. So, dann stelle ich es mir ausgesprochen schwierig, fast unmöglich vor, einen so schwer kranken Menschen zu pflegen. Ja. Wie hast du das geschafft? Ich habe einen Pflegedienst zur Hilfe gehabt, aber nicht 24 Stunden um die Uhr, weil das kann keiner bezahlen und das zahlen auch die Krankenkassen leider nicht. Ja, und wir haben uns da irgendwie so durchgewurschtelt, sage ich jetzt mal. Ne? Also solange er nicht wirklich bettlägerig war, war das überhaupt kein Problem. Wir sind also prima klargekommen, das hat alles super gepasst. Ja, aber wenn dann so ein Ausnahmezustand, anders kannst du das nicht mehr nennen, ist. Und die letzte Zeit war Ausnahmezustand. Ja, das war also. Aber dann hast du es nur geschafft mit Hilfe des Pflegedienstes. Du musst ihn ja waschen, sauber machen. Ja. Selbst die konnten das hinterher nur noch ganz schlecht, weil er kaum noch zu drehen war. Und also so die letzte Woche, sage ich mal, das war ganz, ganz schlimm. Bist du von Geburt an blind? Ich bin von Geburt an blind, ja. War er in der schwersten Zeit, sagen wir die letzten 2 Wochen, war er bei Bewusstsein? Jein, mal ja, mal nein. Er hat ja sehr hohe Dosen Morphium bekommen und ja, das trübt natürlich das Bewusstsein. Er hatte dann auch so Halluzinationen davon, dass irgendwelche Flammen wo rumzüngeln oder irgendwelche Tiere krabbeln. Das liegt aber dann an dem Medikament. Und dann ist es sehr schwierig, noch eine gemeinsame Ebene zu finden, weil er war nachher so ich weiß jetzt nicht, was kam von dem Medikament oder wo war auch das Gehirn schon nicht mehr richtig versorgt. Kann ich nicht beurteilen. Wie hast du das empfunden? Du warst alleine mit ihm. Schlimm. Über viele Stunden warst du allein mit ihm. Ja, du konntest ihn nicht sehen. Du hast ja, ich habe es sehr, sehr schlimm empfunden. Manchmal kam von ihm auch noch eine Antwort zu einem Thema oder wenn ich ihn was gefragt habe, aber du wusstest nie, kommt da noch was, kommt da jetzt nichts? Es war schon sehr schwierig, weil wir auf verschiedenen Ebenen waren. Ich wollte eigentlich mit ihm noch Dinge klären, die noch zu klären gewesen wären. So von einem Erwachsenen zum anderen Erwachsenen. Magst du ein Beispiel nennen, was noch zu klären gewesen wäre? Ja, zum Beispiel, dass ich total überfordert war. Ich wollte eigentlich, dass er das versteht und habe nicht verstanden, dass er nicht bereit ist, dann in ein Hospiz zu gehen. Natürlich wäre ich da hingefahren und natürlich wäre ich auch da über Nacht geblieben. Hat er denn diese Entscheidung noch bei klarem Verstand getroffen? Dass Ja, er wollte also absolut nicht, weil er dann gesagt hat, nein, das ist dann wie im Krankenhaus und ich will nicht weg von zu Hause, ich bleib hier, basta bumm und... Das heißt, du hast es bei allem Mitgefühl für deinen Partner schon auch ein wenig als Zumutung empfunden? Ja, auf jeden Fall. Weil er hätte es ja wirklich gut gehabt im Hospiz und du hättest ja sogar da schlafen können. Ja, hätte ich auch gemacht. Ist überhaupt kein Thema. Und dadurch hatten wir ja nicht die Möglichkeit, so Abschied voneinander zu nehmen, wie es sonst vielleicht noch möglich gewesen wäre. Hat... er dir in einer besonderen Weise noch etwas hinterlassen, so als Lebensratschlag für dein Leben, was du noch vor dir hast? Ja, ich habe ihn vielleicht 6 Wochen bevor er gestorben ist, darum gebeten, dass er mir irgendwas noch fertig macht. Und er hat mir dann auf dem PC bei sich eine MP3-Datei fertig gemacht, wie er sich das für mich später wünscht. Das hat er gesprochen darauf. Ja. Das ist, stelle ich mir aber auch rührend vor, wenn du das jetzt hörst. Der ist tot und er spricht darauf. Ja. Was hat er dir denn da gesprochen? Also er hat gesagt, dass er mir wünscht, dass ich Hilfe finde und wieder in meinem Leben klarkomme. Und dass er immer nur das Beste für uns wollte. Und dass... Es gibt ja hier so ein Lied vom Roger Whittaker, Leben mit dir ist der Himmel auf Erden. Mhm. Vielleicht kennen das einige. Mhm. Und das war so sein Lied, sein Motto, sein Leben für uns. Nur er war auch ein, ein Eigenbrötler, nenne ich das mal so. Also andere Leute erstmal ganz weit weg und ich mache für mich und dann kommt nichts und dann kommst du und dann kommt wieder ganz viel nichts. Und dann kommen irgendwo die anderen Leute. Also Freunde, Bekannte brauchten wir alles nicht so ungefähr. Das heißt, ihr habt auch sehr isoliert gelebt. Ja. Ja, also ich nicht so. Aber es war immer schwierig. Er war dann auch eifersüchtig auf alle Kontakte, auf alles und jedes. Und hat dann einfach nicht mehr mit mir gesprochen, wenn ich mein Ding gemacht habe. Also ich habe immer mehr mein eigenes Leben zurückgestellt und versuche jetzt wirklich wieder mein Leben zu leben, zu finden. Ja. Wie lange wart ihr eigentlich zusammen? 16 Jahre. Ja. Das heißt, das war nicht eine eindeutig gute Zeit, sondern eine ambivalente Zeit. Ja, mit Höhen und Tiefen. Mhm. Ne? Und das hat sich dann immer mehr so eingeschlichen. Und das heißt, bei aller Trauer, dass du jetzt deinen Partner verloren hast? Es ist eine Befreiung in einer Art Ja. Ja, das ist zum einen eine Befreiung, zum anderen natürlich auch eine Trauer. Man war sehr lange zusammen und wir haben uns ja auch ergänzt. Ich war seine Hände und er war meine Augen. Ja, aber er war, so wie du mir das gerade geschildert hast, auch ein ganz schöner Egoist. Ein Egomane. Ja, ein Egomane, ja. Wenn du das so hörst, was er dir da hinterlassen hat, was empfindest du dabei? Ja, natürlich auch Trauer. Also ich war am Anfang sehr wütend. Ich habe immer gesagt, jetzt habe ich hier so einen Haufen Scherben und soll daraus noch irgendwas zusammenbauen. Ja, es war ja auch so, dass, sagen wir, es gibt ja viele Hilfsmittel für Blinde. Sagen wir jetzt nur mal Internetradio. Ja. So ein Internetradio kostet als Beispiel 670 Euro so ungefähr. So ein Internet im Handel kostet, sage ich mal, 100 Euro oder 79 oder so, je nachdem, wo du es kaufst, in welchem Angebot. Und da hat er immer gesagt, ja du, ich speichere dir das schon alles ab und wir können dann das kaufen und wenn da mal irgendwas ist und du schaffst das schon, du kommst damit klar und wir brauchen das teure Zeug nicht. Achso, wo du es gerne gehabt hättest. Wo ich es gerne gehabt und hätte. Und ihr hättet es euch leisten können. Ja, natürlich nicht alles auf einmal, aber so peu à peu. Ja. Es wäre irgendwie dann so Stück für Stück gegangen, ja. Wenn du jetzt, du hast den Teil deiner Selbstbestimmung verloren, kann man genau, das so sagen? Genau, ja, kann man so du sagen. Du bist ja noch recht jung, mit 52. Ja. Wie sind deine Pläne jetzt für deine Zukunft? Ja, ich warte jetzt erstmal und hänge ziemlich in der Luft, dank der deutschen Behörden, weil die Berechnungen nicht so schnell gehen, wie ich es gerne hätte. Wegen Rente und dergleichen. Wegen Rente, ja, und danach richtet sich ja auch, wie viel Geld ich im Monat zur Verfügung habe. Danach richtet sich auch, ob ich umziehen muss oder ob ich diese wunderbare Wohnung hier halten kann. Ach so. Weil ich würde, wenn es nach meinem Willen geht, gerne hier bleiben. Ja, aber das weiß ich eben alles auch noch nicht, wie sich das jetzt weiter entwickeln wird. Aber du klingst trotz allem zuversichtlich. Ja. Habe ich den Eindruck, so von der Stimme her. Ich hoffe. Das wird noch kompliziert vielleicht einiges werden, aber vielleicht... Ja, aber ist es das, ist zu schaffen. Es ist zu schaffen und es ist ein Neuanfang. Ja. Und vielleicht ergeben sich auch viele gute und interessante Dinge für dich daraus. Ich denke, nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit. Ja. Ne? Weil, wie sagt man, gut Ding will Weile haben. Liebe Monika, ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du dann wieder selbstbestimmt erleben kannst und vielleicht auch, dass sich dann wieder ein Freundeskreis um dich herum bildet und du mehr ins Leben integriert wieder wirst. Und, aber ich möchte, wenn ich das noch sagen darf, jedem sagen, dass man alles unternehmen soll, was möglich ist, weil keiner weiß, was morgen ist. Mhm. Und dass man Achtung haben soll vor sich selbst und vor seinem Leben. Und ganz behutsam mit allem umgehen soll. Also das habe ich gelernt. Weil du zu wenig Achtung vor deinem eigenen Leben hattest. Ja. Ich verstehe. Das ist ein guter Ratschlag. Und man soll nie was wegwerfen. Es geht immer irgendwie weiter. Und sowas Schweres kann es gar nicht geben, dass das nicht irgendwie zu lösen ist. Ich danke dir für die schönen Worte. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Monika. Ja, ich danke auch. Und schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist die Andrea und die ist 48. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen. Hallo, Andrea. Was ist dein Thema? Mein Thema ist das Problem mit meinem Freund. Ich habe einen Freund seit über einem Jahr und jetzt wohnen wir seit kurzem näher aneinander. Wir hatten eine Fernbeziehung, Wochenendbeziehung, weil ich weit weg von ihm gearbeitet habe, bin arbeitslos geworden. Bin dann näher zu ihm hingezogen, um näher bei ihm zu sein. Wie nah wohnt ihr denn jetzt beieinander? Jetzt wohnen wir ungefähr 7 Minuten voneinander entfernt. Na gut, das ist ja eine Kleinigkeit. Und vorher, wie viele Kilometer? Vorher hatten wir über 63 Kilometer. Okay. Ja. Geht ja auch noch. Ich dachte jetzt irgendwie so 600 Kilometer oder sowas. Nö, Stunde, anderthalb Fahrt ist das schon. Ist schon eine weite Strecke. Bodensee unten ist schon... war schon eine weite Strecke. Und er ist jeden Tag arbeiten und ich lange arbeiten am Abend. Ich kam keinen Abend vor 18, 19 Uhr von der Arbeit nach Hause. Und da hat man sich halt nur am Wochenende getroffen. Verstehe. Aber jetzt seid ihr ganz nah beieinander. Ja. Und er weicht mir immer aus. Er weicht ja immer aus. Ja. Das heißt, seitdem du in seiner Nähe wohnst, will er gar nicht die Nähe. Er flüchtet vor dem Leben. Bitte? Meiner Meinung nach flüchtet er vor dem Leben. Was heißt denn, er weicht aus? Was heißt das konkret? Er sucht nicht meine Nähe. Ich suche seine Nähe. Er sucht meine nicht. Er sucht die Nähe eher meiner Meinung nach im Alkohol. Ach so. Er hat massive Probleme. Oh. Er hat finanzielle Probleme. Er hat zwei Kinder. Da sind Probleme da. Der Große macht nur Ärger und macht nur Probleme. Ja, macht nur Dummheiten, muss dann zahlen da dafür, kann aber nicht zahlen, weil er nicht arbeitet. Und bevor man in den Knast geht, ruft man der Papa an, Papa, zahl du. Papa hat selber kein Geld und gibt seinen letzten Cent her, nur um das unterfinanzieren. Und setzt sich dann abends in die Küche und tigert sich mindestens 6 Flaschen Bier. Seit wann weißt du das, dass er dem Alkohol so zugetan ist? Jetzt ganz massiv. Seit wann weißt du das? Ich habe es gleich nach 4, 5 Wochen gemerkt, hab's aber ignoriert und... Mit der Wochenendbeziehung, da habe ich es schon auch festgestellt, aber war nicht so schlimm. Aber jetzt, seit wir so hier kommt er immer wieder mit der Äußerung, wenn ich was fordere von ihm oder mehr Zuneigung möchte, kriege ich dann den Satz, sei nicht so fordernd. Oder wenn ich dann sage, du, ich möchte mehr Zeit für uns und warum tust du das, halt dich doch einfach an mir fest. Ich helfe dir, ich kann dir zwar finanziell nicht helfen, weil ich auch arbeitslos bin, ich bin im Moment selber arbeitslos, habe eine böse Geschichte hinter mich bringen müssen im letzten Jahr. Aber ich glaube, Andrea, so gut du es auch meinst, du wirst ihm nicht helfen können, was die Geschichte mit dem Alkohol betrifft. Ja. Hast du ihm das gesagt? Hast du ihm das so gesagt? Ich mache mir Sorgen, dass du Alkoholiker bist. Hast du es so klar ausgedrückt? Ja. Direkt habe ich ihm gesagt, die Anhaltung sagt, du musst es eigentlich sein, dass du jeden Abend dir die Kante gibst. Der ist jeden Abend dicht. Es gibt selten Tag, wo er nicht dicht ist. Und wann? Mittwochabend war er so dicht, dass er nichts mehr gecheckt hat, dass er nicht mal mehr wusste, wie er eigentlich von der Firma nach Hause kam. Und das ist in letzter Zeit des Öfteren vorkommen und dann wird er mir gegenüber auch pampig und will mir klar machen, dass er ein Arschloch ist. Und aber er ist noch nie gewalttätig. Er ist noch nie gewalttätig dir gegenüber. Im nächsten Moment packt er mich und schüttelt mich und erklärt mir, er liebt mich. Und dann habe ich auch an dem Mittwochabend habe ich auch gesagt, sag mir doch das mal, wenn du nüchtern bist. Aber das weiß er am nächsten Tag alles nicht mehr. Wie hat er denn darauf reagiert, als du gesagt hast, mussten das sein, dass du jeden Abend so viel trinkst? Ja, er wüsste, dass er schon ein bisschen viel trinkt, aber das wäre ja auch nicht immer er bräuchte das nicht, aber im Moment hätte er wieder eine Phase, wo er viele Probleme hat und dann trinkt er halt lieber ein Bierle. Ja, sag ihm doch mal ganz klar ins Gesicht, du bist ein Alkoholiker. Du bist süchtig nach Alkohol. Ja. Das werde ich ihm auch sagen. Mal sehen, wie er reagiert. Ich vermute mal, beinahe, wie du es gerade geschildert hast, wird er das abstreiten. Ja, wird er auch tun. Andrea, das ist das... Seine Schwester versucht, ihm das klar zu machen. Sein Schwager versucht, ihm das klar zu machen. Ich kann dir nur raten, geh auf Abstand zu dem Mann. Habe ich heute Abend gemacht. Ja, aber du musst es dann auch dauerhaft machen. Du musst ihm eine Ansage machen. Solange er das mit dem Alkohol nicht in den Griff bekommt, bist du für ihn nicht mehr interessant. Ich habe heute Abend begriffen, ich habe die letzten Wochen meine Freunde, meine Schwester belogen für ihn, um ihn zu schützen, weil Alex sagt dann, die soll die Finger von ihm lassen. Ich habe meine eigene Schwester belogen. Ja, siehst du, so fängt das an und man wird hineingezogen in diesen Strudel. Um ihn in Schutz zu nehmen. Ja, genau. Und heute Abend kam er dann wieder und er hat wieder Probleme gehabt in der Firma mit dem Chef. Er hat mitunter sich auch wieder einen Vorschuss oder was, keine Ahnung. Ich habe das alles, er hat also mit mir nicht reden wollen. Ich habe mich ihm gegenüber gesetzt. Ich habe gesagt, rede mit mir. Ich halte dich fest, ich kann dir zwar finanziell nicht helfen, aber ich halte dich ansonsten fest. Ich fange dich auf, ich bin stark genug. Ja, aber dir ist klar, dass das alles... Er hat lieber mit seiner Schwester gesprochen. Er hat lieber seine Schwester angerufen und Gott und die Welt angerufen und jedem Kummer gemacht. Er hat irgendeiner Person angerufen und der erklärt, sie soll sich die nächste Woche doch bitte ein bisschen um den Felix kümmern. Andrea, ich sage dir... Und dann bin ich gegangen. Ja, das ist auch sehr richtig so. Dann habe ich gesagt, ich gehe nach Hause. Ja, aber du kannst den im Moment gar nicht für voll nehmen, wie der reagiert. Du kannst dich... Das Klügste ist, dich ihm eine klare Ansage zu machen. Du bist Alkoholiker. Solange du Alkoholiker bist, will ich dich nicht in meiner Nähe haben. Ja. Wenn du etwas unternimmst, wenn du zum Arzt gehst, zu einer Therapie, in eine Klinik und ich merke, dass du es ernst meinst, dann hat unsere Beziehung eine Zukunft. Das musst du ihm sagen. Das Problem ist ja, das sieht er ja nicht ein. Er hat ja schon mal einen Selbstmordversuch hinter sich. Ja, aber die eventuelle Möglichkeit... Jahren, vor über zwei Jahren ja, hat er einen Selbstmordversuch Okay. Aber das sollte dich nicht daran hindern, deine Haltung und deine Meinung zu haben. Nein, ich habe meine Meinung. Andrea, mehr kann ich ja gar nicht sagen. Du musst auf Distanz gehen, so hart das auch ist. Und in der Hoffnung, dass er dadurch wachgeschüttelt wird und gerüttelt wird, weißt du? Ja. Da wünsche ich dir wirklich viel Glück und euch viel Glück. Ich sehe unsere Beziehung eigentlich als beendet an. Ich wollte eigentlich den anderen nur sagen, sie sollen wie die andere Dame vorher, es ist kein Mann wert, sich selbst für einen, wenn man noch so liebt, für den anderen aufzugeben. Nein, man darf sich selbst nicht verlieren. Nein, niemals, niemals. Ja? Der Wille versetzt Berge. Andrea, dennoch zieh es so durch und ich wünsche dir alles Gute dabei. Vielleicht fügen sich die Dinge später ja doch nochmal zum Guten. Ich wünsche es dir von Herzen. Ja, danke dir. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, ciao. Tschüss. Und es geht gleich weiter mit dem Felix. Felix ist 22. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Domian. Hallo, Felix. Hi. Um was geht's? Es geht bei mir darum, ich bin jetzt mit meiner Jugendliebe seit 5 Jahren in einer Beziehung. Mhm. Und mit Unterbrechung 5 Jahre und ich tanze so seit 2 Jahren so ein bisschen außer der Reihe. Ich bin im Internet unterwegs. Ja. In Single-Chats, schreibe mit anderen Frauen, gebe mich als Single aus und versuche dort halt irgendwie meine Bestätigung zu bekommen. Du wirst die Bestätigung haben. Was heißt das konkret, die Bestätigung? Wie weit gehst du? Ja, es geht, wie soll ich das sagen? Bei uns in der Beziehung läuft nichts mehr so richtig, sage ich jetzt mal so. Also Sex ist gleich null? Ja, schon fast gleich. Wie oft im Monat schlaft ihr miteinander? Einmal im Monat. Von wem geht das dann aus? Ich eigentlich von mir aus, aber sie macht es dann quasi mir zuliebe. Das ist ja nun auch nicht sehr schön, wenn man merkt, die Freundin macht das nun mal so. Ja, genau. Genau, das kann man es eigentlich auch sein lassen. Ja, richtig. So, wenn du dich da im Netz rumtreibst, triffst du dich dann auch mit den Frauen? So weit kommt's nicht. Wie weit gehst du? Ja, quasi bis zum Treffen und dann schalte ich ab. Telefonierst du mit den Frauen? Chattest du mit den Frauen oft? Ich chatte nur. Telefonieren auch eher nicht. Ja. Eigentlich eher nur chatten und Bilder schicken und ja. Chattest du über Gott und die Welt oder sind das Sex-Chats? Das sind keine Sex-Chats. Es geht eigentlich um alles. Mhm. Also ja, man flirtet so. Ja, genau. Mhm. Ich gehe davon aus, dass deine Freundin das nicht weiß. Richtig. Bist du sicher, dass sie nichts dergleichen macht oder gar einen anderen Freund oder Mann oder eine Affäre hat? Bist du sicher? Na, wenn ich das wüsste. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich kann mir es auch schwer vorstellen, sagen wir mal so. Wohnt ihr zusammen? Wir haben mal zusammen gewohnt und als wir dann die Pause hatten, bin ich bei ihr ausgezogen, habe dann eine eigene Wohnung und dann hat sich das alles nochmal so ein bisschen aufgebaut. Mhm. Ja. Und wie oft seht ihr euch jetzt so? Eigentlich schon fast jeden Tag. Ja. Also ich schlafe noch bei ihr und übernachte halt bei ihr. Ja. Und wie ist so das Einvernehmen im Alltag, wenn ihr so zusammen seid? Wie ist die Stimmung? Mal so, sag ich mal. Ne? Es ist manchmal nicht einfach, manchmal ist auch alles perfekt, sag ich mal. Mhm. Ja, es ist schwierig. Hast du dich denn im realen Leben auch schon mal so ein bisschen verguckt, verliebt in eine Frau? Jetzt in der letzten Zeit? Nee, eher nicht, weil ich dann immer im Hintergedanken habe, ich habe eine Freundin zu Hause sitzen. Was empfindest du denn für deine Freundin noch? Ich liebe sie schon noch, das auf jeden Fall. Was heißt dieses Lieben noch? Also Sex fällt schon mal raus, das funktioniert nicht mehr. Ja. Was macht die Liebe aus? Dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, ohne sie zusammen zu sein, ohne sie zu leben. Quasi. Ich meine, du warst ja auch, das ist auch eine lange Zeit. Du bist 22 und man 5 Jahre da mit jemand zusammen war, mit der Jugendliebe. Ich vermute, sie ist auch ungefähr in deinem Alter. Richtig, ja. Da ist das auch eine verdammt lange Zeit, wo man sich das fast, auf jeden Fall, ja, wo man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, es gibt auch ein anderes Leben. Richtig, ja. Ich will dir sagen, so wie du das schilderst, klingt das für mich, als sei diese Liebe ausgelebt. Ja. Als wäre diese Liebe eigentlich nicht mehr da. Ihr seid vertraut miteinander, ihr kennt euch, ihr habt auch Angst vor dem Schritt in ein neues Leben. Das ist natürlich, aber immerhin wohnt ihr schon nicht mehr zusammen, was ja schon mal eine große Erleichterung ist, wenn man den Schritt voneinander tut. Ja. Du hast Sehnsüchte, du hast auch sexuelle Sehnsüchte, wenn du ganz ehrlich bist. Ja. Du wirst Bestätigung haben, du wirst leben. Und das ist ja kein richtiges Leben, was du da führst mit deiner Freundin. Das ja, ist so ein, das ist so ein Trott irgendwie, so ein Kumpeltrott, was ihr da führt. Das schon, ja. Redet ihr denn eigentlich über eure Beziehung auch miteinander? Ja, selten. Mhm. Wenn ich sie dann frage, wieso läuft bei uns nichts mehr, und da kommen halt immer diese üblichen Ausreden. Ja, ich bin gestresst von der Arbeit, oder du überrumpelst mich, und lass mich doch mal auf dich zukommen. Mhm. Aber überrumpelst du sie denn oft? Nee, eigentlich nicht. Habe ich jetzt auch den Eindruck nicht gehabt. Nee. Mensch, Felix, denk darüber nach, ob die Sache vielleicht wirklich gelaufen ist. Und gewöhn dich mal an den Gedanken, wenn es auch schwer fällt, wie wäre das, ohne diese Frau zu leben? Wie ist es, wenn ich alleine bin, wenn ich frei bin? Vielleicht bist du eine ganze Weile dann Single und lebst dich auch mal aus, kannst dich mit den Frauen treffen, die du im Internet triffst oder mit denen du chattest. Denn das, was du jetzt im Moment machst, ist ja auch schon eine Form des Fremdgehens. Müssen wir ja gar nicht drüber reden. Ja. Du hältst zwar die Grenze noch ein, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen geschummelt. Genau, ja. Ja, das ist halt schwierig. Als wir letztes Jahr, sage ich mal, dieses ungefähr ein halbes Jahr auseinander waren, ich bin im Kopf verrückt geworden, wenn ich nicht gewusst habe, was sie macht. Ne? Mhm. Auch wenn wir nicht zusammen waren, ich bin verrückt geworden. Wäre das jetzt wieder so? Ja, ich glaube schon. Wer hat denn da und warum Schluss gemacht? Beim letzten Mal. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja, sie hat Schluss gemacht, weil sie mich dabei ertappt hat, wie ich mit anderen geschrieben habe. Ach so. Felix, ich kann dir gar nichts weiter dazu sagen, als dass ich den Eindruck habe, dass die Sache ausgelebt ist. Wenn du diesen großen Schritt noch nicht machen kannst und wenn sie dir noch nicht gleichgültig in dem Sinne ist, dass es dir dann egal ist, was sie macht, das sollte dir dann egal sein. Wenn ihr getrennt seid, sollte dir egal sein, was sie macht. Im Gegenteil, du sollst froh sein, wenn sie vielleicht gut aufgehoben ist. Solange das noch nicht gegeben ist, ist die Zeit vielleicht auch noch nicht reif. Aber redet doch nochmal miteinander. Frag sie doch mal, was sie eigentlich erwartet von der Beziehung. Sag ihr doch mal, dass du ihr das nicht glaubst mit dem Gestresstsein. Frag sie mal, ob sie dich noch geil findet. Sag's doch mal so gerade raus. Letztendlich geht's doch genau darum. Ja. Und mal sehen, was dann alles gesprochen wird in so einem Gespräch. So ein Gespräch kann einen schon mal voranbringen. Entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Sag, dass du kreuzunglücklich bist. Gestehe ihr auch mal ruhig, dass du weiter chattest. Mal sehen, was sie dann macht, wie sie reagiert. Sag, leg es auf den Tisch. Sag, ich bin in unserer Beziehung unglücklich. Ich gehe dir nicht fremd. Ich habe noch mit keinem Mädchen was gehabt, aber ich chatte, weil wir keinen Sex haben. Erklär mir bitte, warum wir keinen Sex haben. Geh mal so offensiv ran. Ihr beide sitzt da und schweigt. Ja. Versuch es mal so. Vielleicht bringt so ein Gespräch das Ganze in eine neue Fahrt. Und wenn die Fahrt dann auch auseinandergeht, dann wäre es halt dann auch so. Ja? Ja. Felix, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Könnte ich noch eine Autogrammkarte von dir? Gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Vielen Dank und mach weiter so. Ne? Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1:31 Uhr haben wir, ihr Lieben. Unser Thema diese Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema: Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die während eines Verbrechens jemanden getötet haben, die aus Notwehr einen Menschen zu Tode gebracht haben oder die vielleicht einen Hilferuf von jemandem nicht gehört haben oder auch mit Leuten, die verantwortlich dafür waren, dass lebensverlängernde Maßnahmen bei einem Angehörigen eingestellt wurden und heute damit hadern mit der Entscheidung, war es richtig, war es nicht richtig. Und vielleicht sagt ihr, ich bin schuld, dass mein Mann, mein Freund, meine Frau oder mein Kind gestorben ist, weil ich die Apparate habe ausstellen lassen. Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Wenn ihr euch angesprochen fühlt und gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr an oder gerne während der Sendung. So, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht, heute am Montag, und hier ist Sandra. Sandra ist 32. Guten Morgen, Sandra. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Jürgen oder Domian sage. Das kannst du entscheiden. Ja. Um was geht's? Also es geht darum, dass mein Bruder am Wochenende beinahe meinen Mann totgeschlagen hätte. Oh Gott, was ist denn da passiert? Ja, wir haben dann auch Deutschland geguckt, das Deutschlandspiel, haben da so ein, zwei, drei Bierchen getrunken. Mhm. Und der war vorher mit meiner besten Freundin zusammen und habe ich ihm gesagt, er soll die Beleidigung gegenüber sein lassen und so. Mhm. Und auf der Sinn ist er vollkommen ausgerastet, hat hier alles kaputt, kurz und klein geschlagen. Mein Mann hat volle Bierflaschen auf den Kopf geschlagen. Wart ihr drei alleine in der Wohnung? Nee, da war noch meine Mutter mit bei. Ja, okay. Mhm. Und ja, wie gesagt, mein Mann lag da in der Küche, war voll überall Blut verströmt. Dann ist er danach noch zum Krankenhaus gefahren und daraufhin habe ich den rausgeschmissen. Und ja, und das wurde mit vier Stichen die Wunde genäht. Also er hat die Flasche auf den Kopf deines Mannes zerschmettert. Volle Bierflaschen. Volle Bierflaschen sogar? Ja, das heißt, die waren noch komplett verschlossen. War dein Mann bewusstlos? Nee, das war er zwar nicht, weil er dann auch nochmal auf mich losgegangen ist, aber gut, das, was ich habe, ist halt im Gegensatz zu dem Pillepaler. Mhm. Wie viel hatte dein Bruder denn getrunken? Der hatte nur eine Flasche Bier getrunken. Das ist nicht so viel. Nee. Neigt er denn generell zur Gewalttätigkeit, früher auch schon? Er hat schon zwei Anzeigen wegen Körperverletzung am Hintern. Wie ist denn das Verhältnis sonst gewesen zwischen deinem Mann und deinem Bruder? Ja, das ging mal hoch, mal tief, aber im Grunde genommen so schlimm wie dieses Mal war es noch nie. Wie ging das denn weiter? Dann hast du den Krankenwagen angerufen? Nee, das Krankenhaus ist zum Glück nicht weit weg, das hat er noch geschafft dahin, mein Mann. Aber die Polizei habt ihr nicht benachrichtigt? Nee, die habe ich nicht benachrichtigt. Wo ist denn der Bruder dann hingegangen? Mit meiner Mutter zu sich in die Wohnung. Und ich muss dazu sagen, die haben vorher auch bei mir gewohnt, weil sie in ihrer Wohnung keinen Strom hatten. Mhm. Und da habe ich die auch hier aufgenommen, alles drum und dran, habe auch alles für die gemacht. Mein Mann ist sogar einkaufen gegangen, alles drum und dran. Und dann jetzt sowas. Haben die denn jetzt wieder Strom in ihrer Wohnung? Nee, wahrscheinlich nicht. Das interessiert mich aber auch nicht, weil ich... Ich finde, meiner Meinung nach, als Mutter hätte man müssen wir aber zu beiden halten, oder? Ja, das wollte ich jetzt fragen, wie das deine Mutter aufgenommen hat. Was hat sie gesagt? Gar nichts. Die hat natürlich zu ihrem Sohn gehalten und ist wutentbrannt mit die Wohnung rausgestürmt. Wo ist denn die Wohnung von der Mutter und von dem Bruder? Das ist weit weg, deswegen ist also das Problem, ich fühle mich jetzt in meiner eigenen Wohnung nicht mehr sicher. Der hat so Austicker, der hat... Das ist das Einzige. Sachbeschädigung, mutwillige Zerstörung und so weiter. Mhm. Was glaubst du, warum hat er dann abgelassen von deinem Mann? Warum hat er nicht nur weiter auf ihn eingeschlagen? Weil ich dazwischen gegangen bin. Aber er hätte dich... Mein Bruder ja gar nicht. Mhm. Ja, ich habe auch ein paar Wunden am Kopf, aber das ist nicht so das Thema. Ja, sagt es ja gerade schon, ja. Mhm. Wie geht's deinem Mann heute? Er ist Gott sei Dank zu Hause, aber es tut ihm alles weh. Vor allen Dingen hat von oben bis unten alles voll mit Kratzerbissspuren noch dazu. Mhm. Jetzt hast du Angst, dass er irgendwas machen könnte, der Bruder? Ja, genau. Und ich habe am Donnerstag habe ich mir jetzt schon einen Rechtsanwalttermin geholt, dass ich mir da mal mich beraten lasse, wie das weitergeht, weil in der Wohnung hier definitiv kann ich nicht mehr bleiben. Du kannst nicht in der Wohnung mehr bleiben? In meiner eigenen Wohnung kann ich nicht mehr bleiben. Ich habe Angst. Mhm. Aber dann wundert es mich wirklich, dass du in deiner Angst und in deiner Empörung nicht die Polizei direkt alarmiert hast, als es passiert war. Ja, in dem Moment war mir einfach mein Mann wichtiger, dass er von dem ablässt. Dass ich ihn irgendwie rausgeschmissen kriege. Mhm. Na gut, man hätte ja die Polizei rufen können, als er gerade weg war dann. Dass sie das zumindest aufgenommen haben und zu Protokoll genommen hätten. Und die sehen ja auch die Wunden und dass der Fall einfach in den Akten ist. Aber jetzt ist das Problem, also willst du an meiner Stelle den anzeigen? Eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, was dagegen spricht. Es sei denn, man könnte nochmal vernünftig miteinander reden. Aber du stellst ihn mir so dar, als wäre mit dem nicht zu reden. Oder täusche ich mich da? Mit dem ist auch nicht zu reden. Eigentlich müsste er ja jetzt zu dir oder zu euch kommen und sich entschuldigen. Das macht er aber nicht, das hast du vergessen. Aber was glaubst du denn, warum er jetzt noch aggressiv ist und du entsprechend Angst vor ihm haben musst? Das war ja nicht das erste Mal, er ist auch schon früher mal auf mich losgegangen und so weiter. Mhm. Und ich habe ihm immer wieder verziehen, immer wieder eine Chance gegeben. Mhm. Hat er denn früher mal irgendwann mal ein Wort des des Bedauerns geäußert, dass ihm das leid tut? Noch nie. Noch nie? Noch nie. Also es ist ein aggressiver Typ. Ja, genau. Mhm. Ich finde schon, Sandra, was soll man, wenn so etwas Schlimmes passiert ist, und du hast ja recht, dein Mann hätte ja auch schwerer verletzt sein können. Es ist ja noch glimpflich alles abgegangen. Ja, klar. Dann kann man auch anzeigen, natürlich, sicher. Aber du gehst ja eh zum Rechtsanwalt, kannst dich mit ihm noch beratschlagen, wie das jetzt geht, weil du den Fall nicht direkt gemeldet hast. Ja, ich würde ihn anzeigen, klare Ansage. Okay, da weiß ich Bescheid. Ich wollte nur mal mit dir darüber reden und ich weiß auch nicht, was ich mit deiner ganzen Angst und Unsicherheit jetzt machen soll. Mit der Angst und Unsicherheit ist ein gutes Stichwort. Da schlage ich dir vor, der biete dir an, dass meine Psychologin dich nochmal anruft. Einverstanden? Das ist eine gute Idee. Das mache ich gerne, Sandra. Dann legst du bitte auf und die Christina meldet sich gleich bei dir. Ja, und danke, dass du mir zugehört hast und fürs offene Ohr. Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Du legst bitte auf. Ja, okay, tschüss. Mach ich. Danke, ciao. Tschüss. Und hier ist Thorsten. Thorsten ist 42. Guten Morgen, Thorsten. Hallo, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Thorsten. Hi. Was ist dein Thema? Ja, ich bin seit 14 Jahren Diabetiker. Mhm. Und in 2011 begann bei mir eine Augenkrankheit. Das heißt, ich bin in den letzten 2,5 Jahren blind geworden. Durch den Diabetes? Durch den Diabetes, ja. Mhm. Genau. Mhm. Hatte im Juni 2012 eine Vorfußamputation durch den Diabetes. Eine Vorfuß? Was heißt das? Das heißt, die Hälfte des Fußes ist weg, also die Zehen bis zum Mittelfuß. Auch als Folge der Diabeteserkrankung? Genau. Mhm. Und scheinbar hat sich da ein Keim eingenistet bei dieser Aktion. Mhm. Denn vor Ostern bekam ich starke Schmerzen im Bein und es wurde dick und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ich kam ins Krankenhaus und wurde operiert und da hat man festgestellt, dass ich auch Knochenfraß habe. Das ist eine Folge eines Virus? Höchstwahrscheinlich, man weiß es nicht genau, das ist jetzt eine Vermutung meinerseits. Knochenfraß bedeutet an der Stelle, wo der Fuß abgenommen wurde? Genau, also das Fersenbein ist zerfressen und das Schien- und Wadenbein ist angefressen. Es so weit auch, hoch schon? Ja, und es stand auch eine Unterschenkelamputation im Raum. Mhm. Die wir jetzt im Moment noch abgewendet haben. Durch die Operation sollte es zum Stillstand kommen. Ich habe jetzt eine Orthese, also wie ein Gipsfuß, was das Ganze ruhig stellen soll. Das wird wohl eine dauerhafte Geschichte bleiben. Also laufen wird bei mir so gut wie unmöglich bleiben. Mhm. Wenn du dir diesen Virus eingefangen hast, es handelt sich um ein Krankenhausvirus. Es weiß keiner, woher es kommt. Mhm. Kann man diesen Keim im Blut noch nachweisen bei dir? Nein. Mhm. Nein. Was also, ja eigentlich eine gute Nachricht wäre. Es ist jetzt keimfrei nach der OP, aber das heißt nicht, dass es zum Stillstand gekommen ist. Verstehe, das heißt, es kann sich irgendwo versteckt haben, der Keim, und wieder ausbrechen. Genau. Mhm. Genau. Jetzt ist es so, ich lebe seit 4 Jahren mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Mhm. Sie ist voll berufstätig und seit dieser Aktion mit dem Bein, wo ich am Rollstuhl sitze, habe ich das Gefühl, ich bin hier eher ein Klotz am Bein wie in irgendeiner Weise nützlich und hilfreich. Wir haben jetzt eine neue Wohnung gesucht, die barrierefrei ist, aufgrund dessen, dass ich hier im Rollstuhl sitze. Mhm. Und wie äußert sich das Gefühl, du sagst, dass du ja eher ein Klotz an Beinen bist. Wie merkst du das? Woran machst du das fest? Naja, ich sag mal so diese alltäglichen Sachen, Haushalt und so weiter, was ich vorher hab machen können, kann ich in dem Umfang nun nicht mehr tun. Mhm. Und auch bei dem ganzen Umzug und so weiter und so fort. Ja, aber das ist ja eigentlich ganz normal, dass du es nicht kannst. Hat sie darauf dann irgendwie schlecht reagiert oder wie? Naja, sie war schon sehr fertig. Also sie ist auf dem Zahnfleisch gegangen, wenn ich es mal so nennen darf. dadurch, dass sie auch berufstätig ist. Und aber es liegt doch sicher nicht daran, dass du nichts mehr so im Haushalt machen kannst. Es liegt doch, wenn, wahrscheinlich daran, dass ihr diese Gesamterkrankung zu viel wird. Oder? Sie sagt, sie kommt damit klar und das macht ihr alles nichts aus. Ich aber von meiner Seite aus habe aber das Gefühl, dass es nicht so ist. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, sie baut immer mehr ab. Oder sie geht immer mehr auf Distanz zu dir. Und, oder was meinst du mit abbauen? Von ihrer Kraft her. Ach so. Von ihrer Kraft her, sie muss im Job muss sie 100% Leistung zeigen. Mhm. Und dann hier nach Hause kommen, mich dann versorgen und so weiter und so fort und den ganzen Haushalt schmeißen etc. pp. Und die ist von morgens bis abends nur am Rödeln. Ich verstehe. Das heißt, ja. Es liegt gar nicht daran, dass sie die Zuneigung zu dir verliert, sondern sie ist einfach überfordert. Oder wie meinst du? Den Eindruck habe ich, obwohl sie es nicht zugibt. Aber du meinst, dass so die Herzensbindung zwischen euch beiden noch stimmt? Ja. Ja, dann bist du auch nicht so sicher. Das ist das, was ich halt nicht weiß. Ich weiß nicht, ob es aus Mitleid ist. Ah, verstehe. Oder ob sie doch wirklich noch diese Empfindung hat wie vorher, vor der ganzen Erkrankung. Es ist natürlich auch schwer, auf Distanz zu einem Menschen zu gehen, den man mal geliebt hat, der dann so schwer krank wird. Dann packt einen vielleicht das schlechte Gewissen, dass man sagt, nee, ich muss bei dem bleiben, das bin ich dem jetzt schuldig, obwohl man es eigentlich vielleicht gar nicht mehr will. Ja. Und man schämt sich dann und so weiter. Ja, und diese Vermutung habe ich. Ich weiß nicht eben, wie sie sich jetzt direkt äußert oder sie lässt es sich einfach nicht anmerken, aber irgendwie trägt das, und wenn du, habe ich das Gefühl in mir. Ja, und wenn du sie klar fragst, fragst du schon mal klar? Ja, ja. Und was sagt sie? Sie sagt definitiv nein, das ist alles okay und ich habe das ja alles mitgekriegt und so weiter. Das ist für sie kein Problem. Besteht denn die Möglichkeit, dass ihr zumindest etwas Entspannung da reinbringt, dass sie sich nicht mehr um so viele Dinge bei dir kümmern muss? Wäre das möglich mit einer Pflegekraft oder irgendwie, dass sie nicht zumindest das noch machen muss? Ja, also ich habe die Pflegestufe beantragt. Wir haben noch keinen Termin. Für ein Pflegegespräch. Ob das durchgeht, weiß ich nicht. Das ist jetzt auch nur eine vage Vermutung. Das würde es ja vielleicht ein bisschen entspannen. Das sicherlich, aber ich meine, es ist ja auch dieses Alltägliche, was halt noch drumherum ist. Es ist ja nicht nur, dass das Bein gebunden werden muss oder wie auch immer, sondern es ist ja vom Frühstück bis zum Abendessen ist ja eigentlich rundum Betreuung. Du hast es ja gerade gesagt, du hast dein Augenlicht verloren. Hast du es komplett verloren? Ja. Du siehst gar nichts mehr. Ich habe auf einem Auge einen ganz leichten Hell-Dunkel-Sehrest, ansonsten nichts mehr. Das passt jetzt nicht zu der Thematik mit deiner Partnerin, aber du stattest mir die Frage, wie bist du damit umgegangen, plötzlich oder relativ schnell dann dein Augenlicht zu verlieren? Das war ganz, ganz schlimm. Das glaube ich. Also ich habe das auch bis heute noch nicht. Man kann sich mit sowas arrangieren, denke ich, aber man kann es nicht begreifen. Also ich habe es jedenfalls nicht begriffen. Das ist für mich immer noch, ich will mal so sagen, ich habe den Vorteil, alles mal gesehen zu haben. Kann mir also alles vorstellen. Aber trotzdem ist es schwer, in der Dunkelheit zurechtzukommen. Nach was hättest du mal Sehnsucht? Was würdest du gerne mal sehen, wenn du sehen könntest? Einfach ihre Augen wieder. Das ist eine tolle Antwort. Mensch, Thorsten, das ist sehr schwer zu klären für einen Außenstehenden, was mit deiner Partnerin los ist. Wie gesagt, meine Angst ist nur, dass ich sie zu sehr fordere. Zu sehr belaste und stelle mir dann für mich selber die Frage, ob ich nicht die Notbremse ziehen sollte. Was wäre das für eine Maßnahme, eine Notbremse? Tja, wenn ich sage, so sehr ich dich auch liebe, aber ich kann dir das nicht antun, dir weiterhin zur Last zu fallen, gerade weil sie auch in dem Job eigentlich immer voll da sein muss. Dass ich eine Trennung in Erwägung ziehe und mich komplett pflegen lasse. Ich finde, das ist natürlich ein dramatischer Schritt. Natürlich. Da müsste vorweg noch mehr Kommunikation zwischen euch passieren. Hast du ihr dieses Mal so auch gesagt, dass du... Ich habe ihr das gesagt, ja. Wie reagiert sie darauf? Natürlich nicht sehr erbaut, ne? Mhm. Sie sagt, also für sie selber ist es überhaupt kein Problem. Sie schafft das, sie macht das, für sie ist das alles, ja, ich sag mal, locker. Mhm. Aber ich merke in ihren Worten, dass das überspielt ist. Mhm. Sie sitzt öfters mal allein auf der Couch und weint oder man unterhält sich und es fällt mal ein Wort, was man nicht mal böse meint, sondern aus einem Gespräch heraus, aber was sie in dem Moment trifft. Das ist ja nun... Und sofort merkt man, sie wird weinerlich und also es fehlt ihr an Kraft. Also irgendwas stimmt da nicht und irgendwie ist sie unzufrieden, wo, was immer es auch sein mag jetzt, ob es die mangelnde Liebe ist oder die Überforderung. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Und sie sagt es nicht klar. Ja, ja, ja. Und das ganze Gebiet ist hochsensibel. Deswegen ist das eigentlich ein hochidealer Fall, Thorsten, für euch beide zu einer Beratungsstelle zu gehen. Mhm. Finde ich ja. Wenn ihr einen guten Berater findet, einen sensiblen Menschen und ihr zu dritt am Tisch sitzt und das mal alles so im Detail in Ruhe besprochen wird, kommt man vielleicht wirklich einen Schritt weiter, der für alle Beteiligten gut ist. Versucht ihr das doch mal mit aller Freundlichkeit vorzuschlagen, weil letztendlich könnt ihr beide nur davon profitieren. Mhm. Es geht ja hier nicht um eine Schuldzuweisung oder irgendwas, sondern es geht darum, dass man den klügsten Weg findet. Für die Situation, für dich und für deine Partnerin. Mhm. Schlag es ihr doch mal vor. Okay. Wir rufen dich jetzt nochmal an, Thorsten, und wir geben dir noch die eine oder andere Beratungsstelle in deiner Umgebung, die an die Hand. Mhm. Und dann mach es mal. Dann schlag es ihr vor. Das wäre super. Ja. Sehr gerne. Und ich wünsche viel Glück und gutes Gelingen, Thorsten. Und du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Das ist ganz lieb von euch. Alles Gute von Herzen. Vielen, vielen Dank und für deine Sendung weiterhin auch alles Gute. Und dir auch alles Gute und gute Besserung wünsche ich dir. Naja, besser wird es nicht mehr, aber das sollte stabil bleiben. Genau, dass es stabil bleibt. Das ist ja schon ein Vorteil dann. Genau. Auf Wiederhören, Thorsten. Jürgen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Markus ist hier. Markus, 30, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Markus. Deswegen hast du mich angerufen. Ich habe dich angerufen aus dem Grund, weil ich am 25.05. Zusammengeschlagen worden bin. Ja. Und zwar aufgrund dessen, weil ich war mit einer Kollegin in einem Ladenlokal und noch einer Kollegin, die hat einen kleinen Welpenhund. Mhm. Und die andere geht auf Krücken, weil sie Probleme hat mit dem Lendenwirbel. Mhm. Und sag mal bitte mal, ich habe gerade nicht verstanden, in was für einem Lokal wart ihr? Ja, meine Vermieterin, die hat ein Lokal. Ich dachte, du hast einen Begriff gerade genannt, den ich nicht verstanden habe. In einem normalen Lokal. Ladenlokal, ja. In einem Ladenlokal, jetzt verstehe ich, okay. Mhm. Genau. Mhm. Und zwar waren wir da gewesen, die hat dann irgendwann zugemacht, wir haben dann mal vorgestanden und standen dann davor, wollten uns noch unterhalten. Ich hatte mir auch drei Flaschen Bier mitgenommen und standen dann davor, haben uns unterhalten und der kleine Hund, also der Welpenhund und die Kollegin mit den Krücken sind mit dem Fußball beschossen worden, von auch erwachsenen Leuten und auch von jüngeren Leuten. Mhm. Ich habe sie höflich darauf hingewiesen, das zu unterlassen, sonst rufe ich die Polizei. Mhm. Die haben es nicht unterlassen, bin dann natürlich hinterher, hab zu denen gesagt, es geht nicht so und bin dann von 5, 6 Leuten zusammengeschlagen worden. Das heißt, die haben es nicht unterlassen, die haben, was heißt das? Du hast es einmal gesagt hier, beballert nicht den kleinen Hund mit eurem Lederball und was ist dann geschehen? Die haben es nicht sein lassen. Die haben weiter beschossen. Genau, richtig, die haben einfach weitergemacht, haben sich dann noch kaputt gelacht, währenddessen ich sogar mit der Polizei telefoniert habe. Mhm. Das hatte ich dem Polizisten auch gesagt. Das hat dann noch länger gedauert, bin dann nochmal auf die zu und habe denen gesagt, das geht nicht so, was macht ihr hier? Ja. Bin denen hinterher geflitzt und Wieso bist du denen hinterher gelaufen? Ja, damit die damit aufhören, weil das geht ja nicht. Ne? Ja. da auf einen Hund zu schießen und auf eine wehrlose Frau, die auf Krücken geht. Ja, das ist schon völlig klar, aber man kann das ja sagen, muss da ja nicht hinterherlaufen. Ich frage es nur, um es zu verstehen. Ja. Es gibt ein Wortgefecht, man redet miteinander und dann läufst du hinterher. Warum? Ja, nur auf die andere Straßenseite. Ach so, okay, klar. Ja. Mhm. So, und dann, gegenüber. Wie viele Leute da waren das? Ein Café. Ja. Da gibt's ein Café. Und da sind die dann reingeflitzt, dann habe ich da vorgestanden, wollte dann wieder zurückgehen und dann sind sie dann halt da rausgestürmt quasi, was ich dann auch nicht so ganz mitbekommen habe, weil irgendjemand von der Seite gekommen ist, mich niedergeschlagen hat. Also sie waren zuerst quasi geflüchtet in dieses Café? Genau, richtig. Und sind dann, nachdem du dachtest, die sind jetzt in dem Café, ich habe Ruhe, und sind dann wieder rausgekommen und du hast es nicht bemerkt? Genau, richtig. Wie viele Leute waren das nochmal? Ja, so 5, 6 Leute. Und was haben die dann genau mit dir gemacht? Die sind auf mich, also von der Seite irgendwie ist auf, hat mich einer niedergeschlagen. Den habe ich gar nicht bemerkt, wie ich dann wieder da weggegangen bin. Und dann nachher lag ich nur auf dem Boden und über mir standen eine Masse von Leuten, die auf mich eingetreten und eingeschlagen haben. Mhm. Wie alt waren die Männer? Ja, so, ich sag mal so zwischen 19 und 26, 27. Während das spielte sich ja dann mitten auf der Straße ab. Richtig. Kamen denn nicht irgendwelche Leute zur Hilfe? Da standen nur Schaulustige. Waren da stärkere Männer dabei, die was hätten tun können? Außenrum, ja. Also du musst dir das so denken, hier in dem Stadtteil sind viele Zuwanderer aus den Balkanländern wie Rumänien oder Bulgarien. Mhm. Und da kam quasi gar nichts. Die haben nur geguckt und den kam nicht in den Sinn, dir zu helfen. So, wie lange dauerte es ungefähr, bis die Polizei kam? Hat schon eine längere Zeit gedauert, ungefähr 20 Minuten. Dann haben, wie ich dann irgendwann aufgestanden bin, mit tierischen Schmerzen, auch im Knie und natürlich an der Hüfte. Ich hatte eine Platzwunde an der Hüfte, ich hatte eine schwere Knieprellung, wie sie nachher im Krankenhaus festgestellt haben. Mhm. Kamen noch 3 Leute dazu, die die Polizei gerufen hatten. Mhm. Das hat dann nochmal 10 oder 15 Minuten gedauert. Mhm. Aber diese Männer hatten dann von sich aus von dir abgelassen, so dass du aufstehen konntest? Die sind dann, haben dann, einer hat dann irgendwie nur gesagt, steh auf und ich habe mich dann hochgerappelt, bin dann wieder rüber, quasi zu meinen 2 Bekanntinnen. Mhm. Und du warst dann voller Schmerzen. Zur Untersuchung im Krankenhaus? Ja. Ja. Und du hast gerade ja schon beschrieben, was du für Verletzungen hattest. Gott sei Dank nichts wirklich Schlimmes. Ich kann froh sein, ja. Du kannst froh sein, ja. Entschuldigung. Finde ich auch, wie du es gerade beschrieben hast, hättest auch viel, viel schlimmer ausgehen können. Im Nachhinein, die Polizei ist ja nachher noch ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Also Streifenpolizisten. Die Bekanntin, die mit dem Hund, die hatte den Polizisten wohl auch gesagt, dass sie mit einem Besenstiel auf mich eingeschlagen haben. Ich habe das aber nicht gar nicht gemerkt, weil da standen so viele Leute um mich herum, die auf mich eingetreten haben und eingeprügelt haben. Das heißt, du hast jetzt Zeugen, da waren ja deine Bekannten, waren ja da, die können das ja alles bezeugen. Sind denn diese Täter jetzt gefasst worden? 3 sind bis jetzt festgestellt. Mhm. Festgestellt. Mhm. Also ich war jetzt letzte Woche dreimal auf der Kripo-Wache hier, musste mir da Fotos angucken, habe leider nur einen davon erkannt, aber 3 sind festgestellt worden, so wie der Kripo-Beamte mir gesagt hat. Sind das Leute, denen du unter Umständen auch immer wieder begegnen kannst, da in dem Viertel? Die laufen hier auf der Straße rum. Ja, hast du Angst, aber dich da zu bewegen? Ziemlich, ja. Ich habe dem auch Kriminalpolizisten gesagt, sollte ich jemanden erkennen oder sonst was, und die werden vorgeladen, dass ich das nicht quasi ausgesagt habe, weil da steckt, sag ich mal so, ich weiß nicht, sagt dir United Tribunes was? Nee. Das ist eine Bande? Ja, das ist aus So wie ich gelesen habe auf Wikipedia, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Der Wikipedia sagt mir schon was. Ja, da gibt's, da habe ich drüber nachgeforscht, weil da auch mittlerweile auch viele von denen mit rumlaufen. Unter anderem auch zwei, die ich gesehen habe, nur die ich leider nicht aus den Fotos erkennen konnte, weil die schon ein bisschen alt waren. Okay, aber was ist es denn und was handelt es sich denn da? Ist das es handelt sich um eine, quasi so ein Abklatsch von Hells Angels. Achso, eine Rockerbande ist das. Abklatsch, ja, von das besteht aus Bodybuildern und Türstehern und Kampfsportlern und Jugendlichen. Mhm. Wurde gegründet wohl von irgendjemand aus Bosnien oder was. Okay, müssen wir jetzt kein Geschichtsseminar machen. Ich ahne schon, dass du da natürlich dann, dass dir mulmig ist. Sind diese Leute auch bei der Polizei, mit denen du es da zu tun hast, sind die da schon ortsbekannt für Straftaten? Das hat er mir natürlich nicht gesagt. Ich denke mal auch wegen Datenschutz oder sonst was. Aber er sagte auch auf jeden Fall zu mir, dass da was auch getan wird. Und ich habe eben auch gesagt, falls ich, wie ich ja gerade schon betont hatte, falls ich da irgendjemand erkennen sollte, dass da nicht irgendwie gesagt wird, der und der und so, weil Markus, solche Geschichten hört man ja traurigerweise immer wieder und immer mehr zunehmend. Ja. Du hast dich dafür eingesetzt, dass irgendwelche Menschen da diesen kleinen Hund nicht beschießen. Manche Menschen setzen sich für andere Menschen ein und werden dann schwer verletzt danach. Was für eine Lehre ziehst du aus diesem Vorgang? Ja, Lehren ist schwer zu sagen, würde ich mal sagen. Ne, weil, würdest du es normal machen? Würdest du es normal machen? Ich würde es schon machen, ganz ehrlich, aber unter Vorsicht. Unter Vorsicht, verstehe. Markus, die Sendung ist vorbei. Ich hoffe, dass du da gut rauskommst aus der ganzen Nummer und dass nie wieder sowas geschieht. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Könnte ich vielleicht nochmal mit dazu rufen? Sehr gerne, ja. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Du legst bitte auf. Alles okay, klar. Tschüss. Dank, ciao. Ja. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen oder immer natürlich mailen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Bye bye. Tschüss.